Nee, Christa, besonders du. Was? Was? Auch Christa mag das Vorspiel vorher. Der Lulatsch ist da. Ich finde Lulatsch ein schöner Name. Lululu. Da ist oben noch eine Brille. Wer vermisst eine Brille? Anstelle Fisch eine Brille. Keiner vermisst eine Brille. Sieht ein bisschen aus wie June. Wie June, genau. Ja, ich glaube auch, das ist June. Nee. June? Hey, June. Lulatsch, wie geht's? Kennst du das Wort? Lulatsch? Lange Holländer. Oktopus ist Lulatsch. Lange Arme. Was ist jetzt die Entwicklung von Das Bin zu Lulatsch? Naja. Und alles klar im Takalak. Chef, was? Ja, sure. Ja? Deutsch hast du verlernt jetzt. Ja, ich habe kein Deutsch, ich sehe niemand. Du sprichst kein Deutsch mit dir? Nein. Wir sprechen gar nicht. Wir sprechen nicht mehr. Fast nicht. SMS. Ach so, gegenseitig SMS und Essen. Komm zum Essen. Drei Monate oder so. Drei Monate SMS dir nur. Ja. SM. Das ist wahres SM. Naja, gut. Ja, wissen wir jetzt Bescheid. Portugal ist doch nicht so klein. Ist eine Stunde Fahrt dahin oder was? Wo er wohnt, wo du? Nee, er muss arbeiten und ich. Super gut. Er geht nach Spanien und ich. Er ist die fleißige Hausfrau und du amüsierst dich. Ja, so weit kommt es noch, ne? Was ist aus uns geworden? Ja, ist genau richtig. Ja. Na gut, jetzt geht's los. Alle wieder fit. Vom Fisch. Fisch überlebt. Keine Fischvergiftung. Nee, alle. Immer noch nicht, wie er hieß, doch Medusa. Medusa? Doch nicht, Medusa. Medusa, genau. Medusa. Na gut, dann wissen wir ja, warum es einem schlecht geht. Dann haben wir. War gut? Sonst wäre ich auch jetzt schon schlecht, wenn es was. Ja, wäre die Nacht ja gar nicht erst. Hätten wir ja die Sirenen ja schon gehört. Und Langostinos. Sehr lang, oder? Langostinos. Lange Gustavs. Gut, ja. Jetzt fangen wir da wieder an, ob die Ramana wieder ein Zitat hat. Nee. Keine Klärung erforderlich mehr. Oder doch? Ich denke, ich würde von vorne an. Ja. Kann man jede Zeit machen. Na gut. Gut, irgendwas anderes, was irgendwie einem was klar geworden, was war dann wieder? Ja, das ist schon. Nee? Keiner traut sich, ja? Stuttgart ist ja was klar geworden. Ja. Oh. Und was war das? Mir geht's gut. Was? Mir geht's gut. Das ist dir klar geworden. Nein. Ach so, so. Ich will jetzt nicht dran rühren. Ja. Sollte man krass drüber wachsen lassen. Wenn es schon mal allen gut geht, oder? Gar nicht erst ansprechen. Nicht bewegen. Aber dann kommen meistens umso mehr, wie geht's denn heute? Ja, mir geht's gut. Ja, wie geht's gut? Warum geht's dir denn gut? War was? Irgendwas Besonderes passiert? Ne, Christa? Komm, entspannt man sich. Ich glaube, der Fisch hat doch seine Wirkung. Restalkohol. Der Restalkohol wird verdunstet hier im Moment. Der Restalkohol. Wein war auch gut, oder? Oh ja. Ja, da kann man nicht gegen anstinken. Gegen guten Wein. Keine Chance. Ja, gut. Anna Soja, Frankreich hat eine Frage. Ganz Frankreich ist Satisfaction. Ja, gut, oder und Kevin, oh, war jetzt alles klar. Gerettet. Es ist schlimm, wenn man mit Leuten zu tun hat, denen es gut geht. Kann man nichts mitmachen. Stell dir mal vor, man sagt, es ist Krieg und. Ja, aber stell dir mal vor, es geht und keiner kriegt es hin, hat dann ein Neues gesagt. Das fand ich eigentlich viel besser. Gegenpol. Ja. Fast Schweizerin. Heute mal was wieder. Am Verdauen und Alkohol vergessen. Machen wir jetzt eine Verdauungssession hier. Ja, da haben wir echt was verpasst, wa, Rudi? Hätten wir das gewusst. Tine, wir sind schon Fisch genug. Oder? Ja, gut. Machel, irgendwas Neues? Warte noch ein bisschen. Also, ich bin in einem Dilemma eigentlich. Auf der einen Seite, ich weiß, warum ich hierher gekommen bin. Aber wenn ich wirklich wüsste, warum bin ich dann überhaupt hergekommen? Wenn du wüsstest, warum du gekommen wärst, wärst du wahrscheinlich nicht gekommen, meinst du? Wenn ich es wirklich, ich habe das Gefühl, ich weiß genau, warum ich hierher will. Aber wenn ich es genau wüsste, dann würde ich nicht hierher kommen. Dann müsstest du nicht kommen. Mehr. Und irgendwie ziehe ich dadurch auch den Kürzeren. Das macht man eigentlich immer. Ja. Der Zieher ist schon kurz. Und was der kurze Zieher zieht, ist kurz. Er hat immer Kurzschluss. Aber warum, was meinst du denn, warum du gekommen bist? Also warum bin ich zu Karenz gekommen? Ja, das ist, würde ich mich auch fragen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich in so einem Setting komme, ne? Mal groß, mal kleiner. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, das braucht nicht mehr, das muss nicht mehr. Oder im Gegenteil, es ist sogar counterproductive, wenn ich weiterhin komme und gucke und möchte. Und warst du bei mir schon öfter? Nee. Ja, darum, ich denke, habe ich jetzt dich verpasst. Das war ein guter Einstieg. Was hörte sich gerade so an, als wenn wir uns schon. Nee. Also, Weil wenn, weil, wer war es vor? Auch hier auf der Insel? Nee. In Germany. Wo kommst du da her? Freiburg. Freiburg. Ja, Freiburg ist doch schön. Kann man auch bleiben, ne? Ja, aber vielleicht gibt es noch irgendwelche Restfragen, die immer wieder hoch irgendwo aus irgendeiner Ecke kommen. Als ob die Fragen, also die Antworten kommen ja mit den Fragen, oder wenn ich... Wenn ich glaube, dass ich alle Antworten habe, habe ich dann alle Fragen gefragt. Nee, dann ist es am fragwürdigsten. Sobald man denkt, man hat eine Antwort, ist sehr fragwürdig. Also die eine Antwort erzeugt dann schon wieder mehrere Fragen. Das ist ein unendliches Spiel. Also alles ist fragwürdig. Manchmal ist die Antwort auch eher da und dann fragt man sich, was wäre jetzt die Frage? Also, es wird nicht aufhören. Guck mal, gar nicht, ich mache es jetzt, was, 15 Jahre irgendwas. Die Fragen würden die Antworten kaputt machen. Nee. Die füttern die. Das ist so eine energetische Fütterung der Raubtiere. Also der Sucher wird nicht aufhören zu fragen, weil er Antworten kriegt. Das ist unmöglich. Also keine relative Antwort wird denn eine relative Frage dann zufriedenstellen. Es wird nie zufriedenstellend sein. Gibt's nicht. Weil wenn es das gäbe, dann könnte es ja irgendwann mal die Antwort irgendwo, kann ein Buch schreiben und dann ist die Antwort für einmal klar und dann guckt man sich die an und alles fertig. Aber aus allen Büchern, die jetzt geschrieben wurden, kamen immer wieder neue Fragen. Immer wieder neu. Und jeder Meister, der irgendwas gesagt hat, hat wieder neue Schüler produziert. Das ist ein unendliches Zirkus von... Aber die Fragen sind ja nicht immer mental. Ist ja eigentlich mehr eine Unruhe. Das ist ja, die ist immer da. Die ist, von Gefühlen. Ja, ja, ich weiß. Haben wir gestern, da habe ich gerade drüber gesprochen, über das universelle Uhr, also die Zeit, die man eine gewisse Unruhe braucht, damit sie weiter tickt. Die wird immer da sein. Also im Bewusstsein, was sich jetzt realisiert, wird immer eine Unruhe sein, die zur Ruhe finden möchte. Und weil die Unruhe zur Ruhe will, ist sie immer unruhig. Also das wird nie zur Ruhe kommen, weil die Ruhe nicht findbar ist. In keiner Antwort, in keinem Erlebnis, in keinem irgendeiner Erfahrung wirst du Ruhe finden. Also wenn die Ruhe, die man findet, wird immer fragwürdig sein. Und wird immer temporär sein. Ein Landeplatz in irgendeiner Ebene, Dimension, die immer sich wieder wandeln wird. Und da, wo es scheinbar ruhig ist, ist schon wieder zweifelhaft und die Unruhe wartet schon. Also gibt es keinen Landeplatz? Es gibt viele Landeplätze, aber nur nicht auf Dauer. Temporär kannst du überall landen und auch dann denken, was ist es jetzt, aber nur temporär. Weil irgendwann wird es dann wieder, irgendwas wird dich rausgeholt aus dem Ganzen. Im Daoismus noch einmal, du kannst in dieses Licht-Samadhi für tausende Leben treten, aber irgendwann kommt eine kleine Tendenz, kommt von irgendwo und bist wieder auf dem Marktplatz des Seins und bist genauso durstig wie vorher. Also, das könnte ich eigentlich unterschreiben, so als Erfahrungssatz. Also die Ruhelosigkeit wird immer da sein. Das hat, wenn Jesus oder Christus, hat, alle haben es das gesagt. Obwohl ich der Sohn Gottes und das Königreich selbst, gibt es keinen Platz in irgendeiner Welt oder irgendwo, wo ich meinen Kopf zur Ruhe legen könnte, also Ruhe finden könnte. Also so sei es. Und von da, wenn die das nicht geschafft haben, wenn es kein Buddha geschafft hat, wer sind überhaupt hier, wir kleinen irgendwas? Wenn Buddha vollkommen sagt, ich bin total versagt, ich bin der totale Versager, ich habe es nicht gefunden. Ich kenne keine Wahrheit, ich kenne das nicht, ich finde keine Ruhe, ich finde nichts, was es sich wert ist, darin zu verweilen. Also die Qualität von Sein ist unfindbar. Und dann diesem Versagen einfach ruht, im Versagen ruht, aber nicht im Finden. Da ist es ein Hinweis drauf, dass du wirklich in keiner Erfahrung es finden wirst, aber möglicherweise, weil du es nie verloren hast. Wo dachte du suchst, weil das ist das, der ewige Witz des Seins, dass das Sein nach Sein sucht. Was soll da rauskommen? Unruhig sein. Und das Bewusstsein, das möglicherweise nie aufhört, sich zu erkunden und in der Art und Weise sich verwirklicht. Also es ist gar kein Fehler drin, es ist einfach nur die Art und Weise, wie es sich verwirklicht. Die Wirklichkeit sich verwirklichend in Unruhe, in Erfahrung von, nicht von Frieden, sondern von was? Haben wollen, kriegen wollen, suchen. Und wenn es einer vielleicht geschafft hat und dann so gesagt, ich habe es geschafft, wunderbar. Sollte man ihn erstmal in Ruhe lassen. Er kommt schon wieder. Tja. In der Richtung. Und das finde ich eigentlich das Herrlichste, dass noch nie einer geschafft hat. Und jeder, der zu mir kommt und sagt, ich habe meine wahre Natur realisiert, sage ich, okay, komm wieder, wir sehen uns nochmal. Oder was auch immer. Schauen wir mal. Ich will ihn da gar nicht stören oder so. In seinem Glauben, dass er jetzt weiß, wer er ist. Oder was er ist. Aber es ist temporär. Und ich habe Zeit. Unendlich. Also, was tun? Die Vögel zwitschern. Na, ich frage immer, was würde der tun, wenn er das wirklich finden würde? Was macht er damit? Wenn man den rausnimmt. Ja, aber wer soll den da rausnehmen? Das bezweifle ich. Also ich höre auch immer irgendwelche Leute sagen, hier ist Sitzen, aber keiner sitzt hier mehr. Das ist für mich. Da ist Handlung, aber kein Handeln da. Diese ganzen Sprüche, die da geklopft werden bis zum Umfallen, die sind vollkommene Witzfiguren. Dann erzählen sie mir immer, ich war in einer Ebene von Leere, da ist wirklich keiner. Ich habe keinen gefunden. Es gibt keinen. Und die einzige Frage bleibt immer, um wen fällt es auf, dass es da keinen gibt? Und wer braucht das, die Erfahrung oder die Realisation, dass es da keinen gibt? Und wer muss darüber reden? Ja, und wer muss das jetzt beweisen oder irgendwie den anderen beibringen versuchen oder die Leere da eine Leere draus machen? Dich gibt es doch nicht. Diese ganze Advaita Teacher-Geschichte, die da auf einmal anfängt. Aber das Shiften, also zum Beispiel, was? Das Shiften, also wenn man sagt, nie im Leben habe ich das getan, das ist ein, kann man sagen, und dann merkt man das, dass man es nie, das hat man nicht getan, ich habe es nicht gemacht und habe aber das gemacht vorher, immer der Kopf. Du warst es immer. Oh, ja, eben, und dann aber bist du wieder voll drin und dann ist wieder. Du warst auch, wenn du draußen bist, bist du drin. Aha. Ja, aber. Wo bist du denn, wenn du draußen bist? Guckst du rein, ne? Bist genauso drin, als wenn du von drinnen nach draußen guckst. Wenn du drin bist, bist du draußen, wenn du draußen bist, bist du drin. Aber manchmal ist es so, manchmal anders. Ist die Perspektive oder andere? Was? Die Perspektive. Die ändert sich ständig. Aber deshalb ändert sich doch nichts. Ob du jetzt von oben, von unten, von Seite, von innen, von außen, von irgendwo in das guckst, was du bist, ändert sich was. Ja, die Perspektive, aber das ist alles. Aber das, was schaut, ändert sich doch nie. Aber es liegt. Ja, also das ist doch, wäre das Wesentliche überhaupt. Reden wir hier über Kameraeinstellungen? Mhm. Sind wir jetzt Kameramänner oder Regisseure oder Schauspieler? Nein, das Auge Gottes ist doch egal, aus welcher Perspektive es in seinen eigenen Traum schaut. Das ist unendlich der Fall. Es ist doch nicht, dass es dann, wenn es von da guckt, besser dran ist. Die Wahrnehmung hat doch keinen Vorteil, wenn es sich von da guckt oder von da guckt oder aus dem Leider schaut. Oder von drinnen nach draußen, irgendwas. Es ist alles Traumperspektiven. Egal, von wo es schaut und in was es schaut. Aber es gibt natürlich dann sogenannte Vorteilsperspektiven. Eine offenere Perspektive. Nicht aus dem Tunnel des kleinen Persönlichen, nein, ins unpersönlich Offene. Das ist eine Perspektive heute. Mann. Ja. Jetzt gucke ich mal von draußen, wie es drin ist. Dann gehe ich wieder rein, damit ich weiß, wie es draußen ist. Gott, oh Gott. Ja, weil das Einzige, was dabei ist, dass dieses kleine Ich ist, wahrscheinlich nur der Vorteilsidee, die dann auch dazu gehört. Dass man denkt, wenn ich von da gucke, geht es mir besser. Und da finde ich den Frieden, den ich hier nicht habe. Und dann, wenn du da bist, am anderen Ufer ist, bist du wieder da, ist er auch nicht, dann guckst du wieder rüber, da war es auch nicht so schlecht. Ständig an, das nennt man Liebe, das Beste für sich haben wollen, aber nicht kriegen. Ja, scheiß Liebe, oder? Ich weiß nicht, was das ist, Liebe. Was? Liebe ist die Tendenz zum Komfort. Ach so, das ist Liebe. Ja, ist doch ganz einfach. Die Liebe zum Angenehmen, das nennt man Liebe, die Tendenz ist, angenehm zu haben. Und das Angenehmste ist Abwesenheit. Und dann macht man Gehirntrampoline da, sagt man muss abwesend in Anwesenheit sein. Man muss, oh, dann fängt man diese großen Dinger da zu bauen. Ich bin jetzt, dann, weil, wo, weil, dann liest du noch den da, dann sagst du, ja, da, du bist die Abwesenheit der Anwesenheit und dann noch die Abwesenheit der Abwesenheit der Anwesenheit und dann die Anwesenheit der Abwesenheit, Anwesenheit, Abwesenheit, Abwesenheit. Das wäre die Omnipräsenz dessen, was du bist. Herrlich. Ja, ich finde es gut, das ist doch total logisch. Aber, was? Da kriegt man Kopf. Ja, wenn du noch einen Kopf hast, sollst du nicht drüber nachdenken. Ist ja nur für Denken ohne Denker gemacht. Das ist ja dann so ein fortgeschrittenes Seminar. Also mit Denker ist das so schon sehr. Der denkt sich damit weg. Oder? So eine Radiergummi fürs relative Ich. Tja, lalit. Ich könnte tagelang so reden dann. Aber bringt's was? Nee. Gott sei Dank nicht, ne? Können wir auch gleich über die letzten Fußballergebnisse reden. Also. Ballack ist weg jetzt, oder? Gott sei Dank. Müssen wir nicht in der Gala noch über Ballack lesen, weil er jetzt Abschiedsspiel gemacht hat. Haben wir jetzt Glück gehabt. Ja, das ist für das, was du bist, ist das eine so gut wie das andere. Ob du jetzt die Gala oder Ballack oder über Völler dich unterhältst oder irgendwas. Es ist immer Unterhaltung, ob du jetzt die hochgeistigen Triple Salto Mortales des Weigo Weida, des Grafen, der Pferdezüchter von irgendwas redest oder von Gala überhaupt auch schon mal besser oder so. Ja, das ist der. Wer hat da diskriminiert da zwischen höheren und niederen Themen oder? Ich. Ja. Er meldet sich, ein Schüler. Wer meldet sich? Was? Wer steckt nicht drin? Muss auch nicht. Er hat nur technische Fragen, nein. Er ist ja der Handwerker. Ist der fleißige Handwerker. Er steckt nicht drin. Er steckt nicht drin, ist er an? Es läuft. Hat die ganze Nachtzeit gehabt. Drin zu stecken. Mir ist gerade so ein Aachener Spruch eingefallen. Ein Aachener? Ja, ich wohne ja in Aachen. Oder Bochumer. Der geht eigentlich, kommt aber rein, könnt ihr rausgucken. Fand ich immer gut. Das haben wir bei uns eigentlich auch, sagt man in ganz Norddeutschland. Ja, sagt man da auch. Ich habe von da gehört. Das ist eine. Ich habe mich von da gehört. Aber ich habe von Norddeutschland nie gehört. Doch. Ja? Komm rein, dann kannst du rausgucken. Das ist geflügelt, so ein geflügeltes Wort nennt man das. Das nennt man, wenn ein Hahn den anderen trifft, oder eine Henne die andere. Darum ist es geflügeltes Wort. So, Hühnerstall-Philosophie. Geflügelte Wörter. Kann man nur in Aachen rauskommen. Umgekehrt fast besser. Ich hab komm raus, dann kannst du raus. Komm mal raus, dann kannst du mal reingucken. Passt beides dann. Den gibt es auch in Bodenwerder. Den gibt es auch beim Münchhausen, ja. Der hat ja auch dann. Man guckt immer dumm aus der Wäsche, ne? Aber dreckig ist er trotzdem. Na gut. Ja, noch Fragen? Wir sind immer froh, wenn neue kommen. Müssen sich nicht anstrengen. Immer diese Überbleibsel hier. Denken immer noch, kriegen was. Hauptsache, das Wetter ist gut. Ne? Sonne scheint, Vögel zwitschern. Und Freiburg ist aber sonst ganz viele Studenten. Gut trinken. Sonnenreichste Stadt. Ja, genau, habe ich gehört. Mehr Sonne geht nicht in Deutschland. Das ist eigentlich schlecht, muss man kaum weg da. Ja, also in den letzten 3 Wochen war Dauerregen, deswegen bin ich hierher gekommen. Ja, ganz Deutschland im Dauerstress, Dauerregen. Weil sonst hört man es immer von Bangladesch oder irgendwas. Und so. Sitzen alle im gleichen Boot. Aber kein Hochwasser, oder? Nicht so. Aber es steht einem schon zum Kragen, zum Hals. Manchmal. Also, wenn man in Deutschland sowieso steht, einem das Wasser schon eigentlich über dem Ding hier oben. Allein wenn ich die Nachrichten sehe, wird mir schon übel. Wenn ich die Nachrichten höre, wird mir übel. Wenn ich die Politiker, wenn ich das ganze deutsche Stimmungsding im Moment mir angucke, bin ich froh, nicht da zu sein. Ich wohne ja nicht mehr da. Bin ja auch froh drüber. Es wird, also Strauß hat es damals in den 70ern nicht geschafft, mich wegzukriegen. Dem habe ich widerstanden. Auf hohem Niveau, das muss man schon sagen. Ja, die Deutschen, ja, das ist es. Jammern tun sie ja immer, das ist ja egal. Ja, das geht ihnen so gut gleichzeitig. Ja, aber da muss man ja jammern. Wenn man dann nicht jammert, dann kommen die anderen und wollen was von einem. Das ist die deutsche Tradition. Man muss sagen, oh, es geht einem so schlecht, damit der andere nicht auf die Idee kommt, einem was zu borgen von einem. Das ist der Alte, das ist Technik. Und dann dreht man sich um, macht die Tür zu und genießt seinen Luxus. Genau. Also Nachrichten sind über Bangladesch, dann sage ich, bin ich froh, dass ich in Deutschland wohne. Ich würde das Gegenteil sagen. Da ist wenigstens was los. Survival, ja. Ich habe keine. Aber es ist, die Muppet Show in Deutschland ist schon ein bisschen langweilig geworden. Früher, also man hat ja immer früher und heute so, man hat ja, das ist ja der Klapskopf da oben, der denkt, der Schmidt Schnauze und Genscher und Wehner und die ganze politische Rege war schon ein bisschen fetziger. Der Starfighter, was auch immer, Skandal war andere Dimension als jetzt unser Verteidigungsminister mit seinen kleinen Drohnen-Ding da. Und dann sitzt er da ganz bedrossen und meine Staatssekretäre, die sind schuld. Solche Weicheier hatten wir früher nicht. Diese Politikergeneration ist wirklich das Letzte. Jetzt haben wir wieder Meier. Ja. Das sind Wiederkäuer. Die moralische Instanz, die Moralsache in Deutschland ist auch so penetrant. Ne? Dieses kleine Mädchen, du darfst nicht das und musst nicht das und du musst anständig sein. Die Denunzianten sind im Moment am Anmarsch. Wie die Teufel. Ja. Furchtbar. Jeder zeigt mit dem Finger auf irgendwem und irgendwas. Boah. Der größte Schurke im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Das haben sie irgendwie nicht mehr drin. War schon immer so. Jetzt aber moralisch schon auf hin, da muss man doch den Finger, das ist so ein Pfeifen, da pfeife ich doch, diese Whistleblower-Mentalität, die ganzen. Oh Gott. Dann noch moralisch dich da verteidigen, dass das doch, wir sind die Guten. Das sind die Schlechten. Der Hoeneß, guck mal, der da. Wahnsinn. Boah. Naja, gut. Jetzt haben wir Deutschland durchgezogen. Man muss seine Chance nutzen. Ja. Nicht mehr gut. Deutschland Chancen nutzen. Ja. Chancen nutzen. Chancen nutzen. Chancen nutzen. Für mich ist immer noch die. Die kriegt die Fendelin mal zusammen, unsere Bundeskanzlerin. Die sitzt immer so da, wenn sie klatscht. Damit sie bloß die Finger. Ich denke, beim Fußball, ich. Erste Mal. Das ist langsam. Physikerin. Chaostheorie im Finger. Von der FDJ noch. Ja. Ich habe immer daneben geklatscht. Ich habe ja gar nicht zu. Ich habe ja gar nicht Honecker. Ich habe ja nur so getan. Jetzt kriegt es nicht wieder raus. Ich habe alles gesagt. Nie was verschwiegen. Gut. So, Fragen. Jetzt haben wir die Gala-Ebene auch durch. Immer galant. Gisela, die hat auch da unten mal gewohnt. Jetzt wohnt sie in Berlin. Nur kurz. Hast du auch mal gewohnt, oder? Ja, hast du noch irgendeinen Haken? Hamburg. Klar heute? Fisch war gut, Wein auch. Wein war gut. Wenn man noch Wein hat, muss man nicht mehr weinen. Ne? Hinterher wieder, wenn der Kater doch zu stark wird. Hilf mir mal. Alles hofft auf dich. Samstag kommt wieder unser Irländer. Ja. Louis. Ja, auf dem ist, auf dem ist immer Verlass. Dank Louis. Dank Louis. Alle zufrieden. Keiner shiftet. Alles ruht in seiner Kerbe. Ja, gut. Ach so, ja. Du bist immer. Keine Ahnung. Hört sich gut an. Du bist immer. Richtig, Aussage. Du bist immer. Stimmt's mir zu? Na gut. Johannes, hast du von den Upanishaden noch irgendwas behalten? Ein Schaden, ja. Hätte Yoga Vashista wieder auseinandergenommen. Hast du wieder zusammengekriegt? Ich habe die Uhr jetzt im Kommas rausgeschmissen. Das ist genau das, wenn mich einer fragen würde, wie würdest du Johannes beschreiben? Ich würde ihm sagen, er liest Yoga Vashista und kümmert sich nur um die Kommas. Und schmeißt sie raus. Die überflüssigen. Jetzt gibt es keine überflüssigen Kommas mehr. Immer noch. Du musst noch mal ran. Sonst fiel dir nichts auf. Irgendwas, was man noch mal... Ach, du hast den Ring nicht gefunden. Genau, den habe ich nicht gefunden. Ja, ich habe mit mehreren gesprochen, in vielen Aussagen steht er. Es gibt einige Übersetzungen, wo er weggefallen ist, diese Geschichte. Das ist immer nur so, weil die ist ja sonst ellenlang, das Ganze. Das kann ja gar keine. Ich habe die lange Version. Ja, aber es gibt noch eine, es gibt die Uhr, die ist wesentlich länger. Und da sucht sich jeder Übersetzer immer das, was er für relevant hält. und jedem Englischen. Alles sind immer andere Dinge. Ne? Ja, wer kommt? Paolo kommt jetzt Samstag. Der kennt, hat eine italienische Fassung, da steht es drin. Kannst du mal durchlesen. Komm mal noch Italienisch. Mann. Jetzt gleichzeitig Italienisch lernen. Paolo kommt doch. Wie kommt doch? Wer hat er geschrieben, er kommt nicht. Wann hat er das geschrieben? Vor einer Woche. Vor einer Woche, dann hat er sich umentschieden. Ja, Vater geht schlecht. Muss auf die Mutter aufpassen. Keine Ahnung. Hat er mir nichts von gesagt, das Schwein. Ja. Zu mir sagt wieder keiner was. Ja, ich tue es ja jetzt. Du bist der Messenger. Ja. Quicksilver Messenger Service. Da haben wir wieder keinen, der uns das bestätigen kann. Stehe ich hier wieder als armer Tropf, der das behauptet und Johannes hat es nicht gefunden. Ja, du hast auch gesagt, du hast mehrere Fragen jetzt. Ich mehrere. Hast du gesagt? Ich frage jetzt auch mal was. Ja, habe ich ja. Ja, einmal kurz. Die Hintertür ist es. Selbe wie der Controller, also der Kontrolleur. Ja, die Abwesenheit eines Kontrolleurs möglicherweise. Also der Hausmeister ist arbeitslos. Normalerweise gibt es einen Hausmeister, der macht immer alle Türen zu, damit bloß nichts rauskommt, was er gern behalten würde. Er tut so, als wenn er dir hilft, indem er dir sagt, das brauchst du noch irgendwann. Muss man noch verarbeiten, kann man noch ein bisschen mehr dran rausziehen. Dann. Der sagt, ich mache vorne auf, damit du was zu gucken hast und hinten lassen wir was zu, damit wir dann, was wir reinkriegen, auch behalten. So ein Geschichtsschreiber, der ständig Geschichten schreibt. Wo die Perlen an die Schnur hängt, deiner Geschichte, die Sensation, damit du immer weißt, was wann war. Das ist unser Hausmeister, Geschichtsschreiber. Weil ohne den gäbe es dich als diese Person gar nicht. Und der sammelt einfach kräftig immer ein. Allen Scheiß. Tja. Und das hört auch nie auf. Es gibt. Da gibt es einen, der bucht die Flüge und so, der macht einfach das, was er zu was er gemacht ist. Also Zweckmäßigkeiten. Aber nicht mehr psychologische Kriegsführung. Also Waffen sammeln gegen seine Feinde. Da habe ich ihn dann doch auf seinem, was auch immer, wo er hingehört, Flüge buchen. Lidl einkaufen. Solche kleinen Dinge. Aber nicht jetzt Constipation, also Verstopfung der Familie oder so. Dass man noch was zu verarbeiten hat. Der soll im Moment seine Pflicht und Ding tun und fertig. Dafür ist er da. Aber nicht noch eine Familienaufstellung hinten. Da rettet mich meine Faulheit. Ja, woher kommt die Energie dafür? Da rettet mich meine Faulheit, weil er braucht meine Energie, er braucht das, dass es einen interessiert. Ohne das Interesse hat er gar keine Chance. Der macht ab und zu mal, kommt da hoch und macht das, aber dann sackt er wie so ein nasser Sack wieder in sich zusammen. Er versucht es immer wieder. Lass ich ihn auch. Dann guckt man sich ihn an und sagt, okay. Und dann, das braucht immer einen, den es kümmert dann. Also, dass sich da einer kümmert. Es braucht immer zwei Kümmerer. Einen Kümmerer und dann ein anderer Kümmerer, der sich darum kümmert, ob der Kümmerer sich auch richtig kümmert. Ein Kümmerer allein, der verkümmert. Der ist immer auch ab und zu da, wenn er gerade mal, was auch immer. Aber dann sollte man ihn auch das machen lassen, was er, Auto fahren oder so. Hier sitzen und ihn reden, kann er ja auch. Aber sonst. Aber das hört sich wieder alles wie Vorteil an. Aber ich sage nur, wie es ist. Wenn ich sage, die Faulheit rettet, dann ist die Faulheit eben dein natürlicher Zustand. Also diese Sorglosigkeit. Man muss dich auch nicht drum kümmern. Und der da vorne macht sein Programm. Der hat schon sein Ding. Lass ihn doch. Kriegst ihn eh nicht weg. Er kommt, wenn er kommt, er geht, wenn er geht. Also da ist immer einer da, wenn, ob man ihn auch nicht braucht. Aber manchmal ist er auch da, wenn man ihn braucht. Aber alles diese, was man darüber sagt, sind jetzt wieder, was? Macht man schon wieder irgendwas draus. Ich hab eigentlich gar keine Ahnung. Vollkommen keine Ahnung, was überhaupt losgeht. Also etwas hat immer eine Ahnung und immer zu viel. Aber das, was ich bin, absolut nicht. Also das ich bin, hat gar keine Ahnung. Nur der denkt, er wäre. Der hat immer eine Ahnung. Lassen wir ihn doch. Seien wir mal großzügig. Man hat eh keine Chance, dann Einfluss zu haben. Das ist das Fatale. Das, was du bist, hat nie einen Einfluss auf das, was abläuft. Das, was hier im Ablauf ist und denkt, es könnte Einfluss haben, hat auch keinen. Also was passiert da? Aber wenn du mich fragst, was der angenehmste Sache ist, eben das zu sein, was du bist, das ist deine Natur, dein natürlicher Zustand, wo du absolut keine Ahnung was hast, was du bist oder nicht bist. Weil wenn du dann auch wieder der bist, der eben der Faule ist und da vorne macht einer was, bist du ja schon wieder im Zwiespalt. Also das ist wahrscheinlich auch nicht. Weil du hast ja so viele Insassen, um die man sich nicht kümmern muss. Also man faselt vor sich hin und aber wenn es wirklich real wird, hat keiner eine Ahnung, was überhaupt los ist. Das wollte ich gerade so, ich kann da ein Bild bauen, aber das Bild kann ich auch gleich wieder kaputt machen. Eine Sandburg, die man sich aufbaut, von wie ich das sehe, wie du das siehst, wie irgendeiner das erfährt. Aber es sind alles Sandburgen, die beim nächsten Wind, beim nächsten Flut alles wieder weg ist. Diese Nutzlosigkeit von überhaupt Definition, wie es ist und wie es nicht ist. Mann, wunderbar. Das ist Sport. Einfach nur reiner Sport. Also Unterhaltung. Wie man sich so unterhält. Wie geht's dir, wie geht's mir? Ach, bei mir ist es so, bei dir ist es so. Und dann dreht man sich um und guckt Fernsehen. Diese Belanglosigkeit, das ist wunderbar. Ich liebe Belanglosigkeit. Es belangt dich nichts, es macht nichts. Ob du jetzt doof, nicht doof, ob du dich kümmerst, ob da kümmern ist oder nicht kümmern, ob das so oder so ist, ob da einer ist, der da sitzt, ob Sitzen alleine ist, ohne Sitzer oder irgendein Scheiß. Vollkommen wurscht. Handlung ohne Handelnden, hört sich auch gut an. Diese Belanglosigkeit, das ist die Freude, von der ich ständig rede. Vollkommene Belanglosigkeit. Es langt nie und das langt mir immer. Wenn es nie langt, ist gut. Vollkommene Belang. Ohne Quittung, ohne Rechnung, musst nie zahlen. Wirst nie bezahlt, das ist das Wesentliche. Für alles, was du getan hast, kriegst du keinen Lohn. Also du wirst weder bezahlt, noch musst du zahlen. Vollkommene Belanglosigkeit. Alles geht von selbst. Kommt, geht oder auch nicht. Manchmal bleibst nicht. Und ob es jetzt für ewig ist oder nicht, es kümmert kein Schwein. Ob das ein ewiges Jetzt ist oder ein kleines Jetzt, ein großes Jetzt oder ein Jetzt von gestern oder wen kümmert es? Wer muss das verstehen, ob es jetzt ein ewiges Jetzt ist oder ein Fels von Manifestation oder das oder das? Ich sage, der Genuss ist Belanglosigkeit. Die Freude ist Belanglosigkeit oder diese Hilflosigkeit, Belanglosigkeit. Und ich kann nur darauf hinweisen, weil das ist deine Natürlichkeit. Die Natur, die vollkommen Belanglosigkeit ist. Die wird nie von sich selbst belangt, weil es da nichts Zweites gibt. Keine zweite Natur, die erste Natur belangen könnte. Oder umgekehrt. Aber das andere Sache ist, die Natur wird nie bezahlt dafür, das, was sie nicht gemacht hat. Aber normalerweise, wenn du sitzt, meditierst, du irgendetwas verstehen willst, wirst du ja einen Lohn. Zumindest, wenn ich was verstanden habe, möchte ich ein bisschen mehr Frieden haben. Ich. Also du brauchst so Payday. Der jüngste Tag, da wartest du drauf, wo du dann bezahlt wirst. Und Gott sagt, du darfst, du nicht. Komm rein, du raus. Hölle, Himmel, da wo sich das scheidet dann. Der Himmel ist die Bezahlung und Hölle ist dann weiter. Schulden haben, ja. Gut. Das ist kein Kümmert, was du machst. Du hast ja gesagt, dass die Gnade hinter jedem her ist. Das Selbst, was das, ein Synonym für Gnade ist, ist immer hinter der Gnade her. Und das ist der Witz. Die Gnade möchte Gnade haben. Oder begnadigt werden. Ja, das wäre dann ein Vorteil. Ja, aber was für eine Dummheit, die Gnade, die hinter der Gnade ist. Und das, da hat noch keiner rausgefunden, warum das Selbst hinterm Selbst her ist. Es möchte immer selbst werden, obwohl es schon längst selbst ist. Wer kann das? Das kann keiner begreifen, da gibt es auch keine rationale Erklärung für. Das ist einfach ein Mysterium. Du weißt nicht warum. Das Einzige, was eine Antwort ist, ist warum nicht. Hat es so was zu verlieren, wenn es hinter sich selbst her ist? So Gnade und Selbst. Sind Synonym, das ist nichts Verschiedenes. Und ist gnadenlos hinter sich selbst her. Da kennst kein Pardon. Es setzt dich in jeden Aschram, es setzt dich dahin, wo die Hämorrhoiden wachsen, setzt dich, was auch immer. Du musst mir zuhören. Ich muss mir zuhören. Das ist schon gnadenlos, ne? Wenn die Gnade los ist, dann ist aber los. Dann dran. Also die Gnade ist immer hinter der Gnade. Als Bewusstsein ist das Sein immer hinter sich selbst her. Bewusstsein will immer was? Bewusstsein kennen, also sich erkunden, ständig. Es gibt da kein Ende, es gibt kein zu viel und kein zu wenig, weil es wird nie zu viel, es ist nie hoch genug, es ist nie tief genug. Ja, was ist immer was los? Es ist immer eine Unruhe da. Das ist nun mal die Art und Weise, wie die Wirklichkeit sich träumt oder verwirklicht. Was willst du machen? Wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Ja, und ich kann hier wie meine, was auch immer, Brahmanas und Dings hier sitzen und sagen, du musst dich verwirklichen. Du hast keine andere Chance. Aber nicht wie du das dann verstehen könntest, wie ich immer sage, wie ich öfter sage, dass du denkst, du musst die Wirklichkeit verwirklichen, weil die ist immer wirklich, die musst du nicht verwirklichen, die braucht dich nicht. Also das Selbst ist ewig verwirklicht und du bist das Selbst, was ich verwirklichen muss. Aber nicht als das, was es ist, sondern als das, was es nicht ist. Endlos. Endlose Verwirklichung als das, was du nicht bist. Das ist das traumhafte Verwirklichen der Wirklichkeit in einer unendlichen Verwirklichung seiner selbst. Aber immer als das, was es nicht ist. Nämlich es ist nicht relativ, es ist nicht getrennt, es ist nicht, was immer du dir vorstellst, bist du nicht. Und doch musst du dich verwirklichen. Genauso wenig wie du angefangen hast und aufhören wirst, wird die Verwirklichung aufhören. Oder hat je angefangen und wird aufhören. Das Leben wird sich immer leben müssen, egal wie es sich lebt. Und du bist das Leben, was sich lebt. Und lebendiger geht's nicht. Was ist denn sonst noch? Da gibt es keinen Lohn für. Das Einzige, was der Lohn ist, dass du keinen Lohn brauchst. Das ist der absolute Lohn. Es lohnt sich immer, weil du es nicht brauchst. Es gibt gar keine Notwendigkeit und doch musst du es erfahren. War super. Eigentlich gar kein Problem. Sag ich ja immer. Das Problem ist, dass es gar kein Problem gibt. Aber was macht denn das kleine Ding ohne Problem? Es hustet sich ein. Eigentlich, wenn du dann würde sagen einer, ja, warum redest du denn dann noch? Warum sitzt du irgendwo noch und erzählst das irgendwem? Ja, warum nicht? Sport, Spielspannung. Spiel ohne Grenzen. Hat man ja in den 60ern schon, 17. Von Franz Rosen erfunden. Musste ich in Frankreich immer wieder hören. Ne, alles höher? Spiel ohne Grenzen ist von Frankreich. Ja. Wir hatten den Erfinder sogar im Talk immer. Ja, voller sind wir gehört. Ja, oft genug, wa? Ja. Boah. Ja, war ihn denn nur so böse, weil ich ihn nicht zertifiziert habe. Ja. Na gut. Ja, Frankreich ist auch schön, ne? Ja, genau, wir wollten wieder, dass ich komme danach. Ja. Boah. Mal gut, dass ich aufhöre dieses Jahr. Ich habe geschrieben, leider ist zu spät. Ich habe auch leider geschrieben, es ist zu spät. Ich habe nicht geschrieben, ich freue mich, dass es zu spät ist. Ja, hat Spaß gemacht über Thomas-Evangelium, mal ganz anders. Man redet da nur über Christentum, nur über Thomas-Evangelium, nur über das. Und wenn dann manchmal in Santa Fe rede ich nur über Castaneda, nur über Dings. Und dann hier in Indien nur über Shiva, nur über Dings. Und hier mischt man da so ein bisschen bis vielleicht. Ist immer wieder mal so Variationen von Ansätzen, wie man das dann aufbaut. Und das ist eigentlich total überall das Gleiche. Also in jeder Tradition eigentlich das Gleiche ist. Und die Sufi ist auch wirklich das. Obwohl, da haben sie mich eingeladen, da Dings, aber da habe ich dann doch einen Witz zu viel gemacht. Da haben sie gesagt, du kommst doch lieber nicht. Die Frau, die mich da eingeladen hat, die war dann doch ein bisschen Dubai. Dubai lieber woanders. Bye-bye. Bye-bye. Das habe ich, der eine Witz war zu viel, sage ich, warum, früher mussten die Frauen immer 10 Meter hinter den Männern laufen. Warum müssen die jetzt 10 Meter vor den Männern laufen in euren Ländern? Sag ich, boah, weiß ich nicht, ja, da, jetzt gibt es Minenfelder. Jetzt sind so die Kleinigkeiten. Ganz Kleinigkeiten. Ich sag dir, für einen Witz würde ich das ganze Universum zerstören. Also könnte ich weg sein. Bevor ich einen Witz nicht mache, verliere ich lieber alle Freunde, die ich nicht habe und alle Einladungen. Ich fand den immer noch gut. Der sagt eigentlich viel aus über Tradition und wie Macho oder Männer sich ihre Welt denken. Ja? Dann müssen wir noch eine kleine Revolution machen. Anhang. Ja, ich muss manchmal ganz vorsichtig sein. Islam. Was der letzte Witz darüber war, da ist eine islamistische Familie zieht nach Amerika emigriert. Da muss der Schüler Mohammed, heißt der, muss zur Schule. Dann kommt er in die Schule und setzt sich hin und fragt die Lehrerin, was ist dein Name? Mohammed. Ja, Mohammed ist ein bisschen in Amerika, das ist nicht so. Ab heute heißt er Kevin. Kevin, okay, ab heute nenne ich nur noch Kevin. Dann geht er nach Hause. Mutter, Mohammed kommt, ich bin nicht Mohammed, ich bin Kevin. Und da die Mutter, Vater, dein Sohn will nicht Mohammed, das ist eine Blasphemie und der Dings. Und dann hauen sie ihn, du bist Mohammed. Und dann nächster kommt er zur Schule, blau geschlagen, was ist mit dir passiert? Ja, zwei Islamisten haben mich angegriffen gestern. Erst eine Woche in Amerika und schon greifen sie mich an. käme. Ich streich das dann wieder. Ja, man kann wirklich nur mit Humor dran gehen, sonst hast du echt keine Chance. Ja, jetzt Fragen darüber. Meine alte Frage nochmal, mit Christus und Buddha, mit den Stufen und das alles. Ist das dasselbe? Ich denke, dass das Christusbewusstsein nicht anderes ist als Buddha. Irgendwas. Sag ich einfach mal. Ich weiß nicht, ob die Buddhisten einverstanden sind und die Christen, aber es interessiert mich jetzt weniger. Also wenn, meine, es gibt viele fragwürdige Sätze, die Jesus da, mein Reich ist nicht von dieser Welt, oder das Königreich der Herzen, wenn du zu mir kommen willst, musst du nackt sein, alles diese Sachen sind, ich weiß nicht, wann er das, oder ob er das vor der Kreuzung, nach der Kreuzung, aber ich bin nicht so bewandert, aber vor, ne? Weil da ist er vom Jesus zum Christus, ist dann doch schon ein kleiner Wechsel statt. Weil hinterher war er der Shiva überhaupt, der alles kaputt gemacht. Die letzten Wochen seiner sogenannten, im Thomas-Evangelium ist er wirklich nur noch, da wird immer Krieg sein auf der Welt, wo Vater und Sohn ist, da wird, werden sie sich töten und kein Frieden jemals zu finden und alles. Diese ganzen, was man, wo er früher der Liebe und Hoffnung, ist dann alle Hoffnung zerstören, es wird nie besser werden. Das alles in meinem Körper aufgewiesen, trotzdem. Weil Shiva ist ja auch die Gottheit im Körper, ne? Shiva? Nicht? Ja, da gibt es Geschichten auch. Der hat ja auch eine Frau, mehrere Frauen. Ich wollte ihn immer als Vorbild, aber es hat nicht so geklappt. Mein Gott, das ist das Licht, das ist nicht Shiva. Und Shiva, der eine Frau hat, das ist der, der mit dem... Nee, das ist wie Krishna, der hat ja auch seine Gruppis. Das ist, in Indien macht man aus allen Geschichten, als der Vishnu, das sind die Göttersachen. Das ist aber im Indischen, das heißt nicht, dass da wirklich den Shiva gibt, sondern dass der Prataparabrahman sich als das und das zeigt. Das sind einfach nur, wie du in dir Archetypen hast oder so. Wie im Christentum sind die Erzengels da, diese Arche. Dieser Gabriel und so. Das sind eigentlich dann wie die Götterwelt in Indien, die alle verschiedene Funktionen haben. Der eine, der erhält, der andere zerstört, der andere baut auf oder irgendwas. Das Ganze ist ähnlich. Aber mit anderen Personen. Also das Theater ist anders besetzt. Aber die Rolle, die ganzen Rollen wird immer vom Gleichen gespielt. Vom selben eigentlich. Aber ist lustig. Die ganzen Tragödien und Komödien und die Mahabharata ist ja voll mit dem ganzen Zeug. Da sind die Inder einer Pflegeleichte. Da können Millionen von Göttern sein. Das würde nicht bedeuten, dass es dann wirklich einen Unterschied macht. Dieses Monoistische ist ein bisschen streng. Nicht, konnte ein bisschen mehr spielerisch sein. Ja? Ein Gott. Wow. Das sind immer so kriegerische Dinge. Da muss man für den kämpfen. Ja. In Indien geht man morgens zum Ganesha und abends oder mittags zum Vishnu und dann abends Shiva und denkt sich echt nichts dabei. Die lässt man alle für sich tanzen. Auch Christus für die ist auch ein Avatar. Den nehmen sie gleich ein in den Dings. Ging's gut? Ja, man ist ja höflich. Aber sowas fragt die meisten, fragen sowas nicht, ne? Aber ich denke, das ist eine legitime Frage. Wenn einer so sagt, ging's gut. Ich frage mich, wann geht der Stuhl? Die Engländer haben da was von missverstanden. Ne? Der Stuhl nennen sie da Scheiße. Mein Stuhl. Und dann setzen sie sich, also. Wenn nein. Ist so ein ganzer Stuhl daraus ist. Überhaupt, dass die Stühle laufen. Man geht. Boah. Dann läuft die Scheiße Stuhlgang. So, wo waren wir? Bei Christus. Das sind diese Wechsel, die liebe ich so. Der heilige Stuhl. Der heilige Stuhl, ja. Unbesetzt. Ja, der war mal ein Deutscher drauf. Ne? Er hat einen Coitus interruptus auf dem Stuhl probiert. Kurz hinsetzen und gleich wieder abhauen, bevor man kommt. Stuhl. Ja, aber der Witz, den habe ich auch schon öfter erzählt mit heiligen Stuhl, ne? Ne? Doch. Klar. Gott, Jesus und der Heilige Geist wollen Urlaub machen. Schon erzählt. Ja. Ne? Kennt doch alle, ne? Ne? Da sagt Jesus, ja, ich möchte mal wieder nach Jerusalem. Letztes Mal haben sie mich da nicht gut behandelt, aber ich will mal gucken, wie es jetzt aussieht. Dann Gott sagt, ja, ich will mal zum Sinai. Da war letztes Mal auch der Busch da. Mal gucken, ob der immer auch da brennt oder so. Und auch da ist. Und dann der Heilige Geist, lass uns zum Vatikan gehen. Da war ich noch nie. Ist auch schön, ne? Urlaub im Vatikan. Ja. Aber wie kann man den Kreuzestod verstehen? Den was? Den Kreuzestod. Ja, er ist für uns gestorben. Man muss ja nicht jede, freie Inszenierung von irgendeinem Theater verstehen. Das ist so wie die Schaubühne in Berlin. Da geht man nicht hin, damit man das Theater versteht. Da geht man hin, damit man sich hinter mehr wundert als vorher. Also die ganze Kreuz, Passion Christi war wie so eine Schaubühnen-Inszenierung von, gibt ja so einige. Der Vatikan ist so eine Fortsetzungsroman. Das ist die älteste Soap Opera, die man sich vorstellen kann. Also Soap Opera weiß, was es ist. So, okay. Ja, eine Seifenoper. Die hat irgendwann mal angefangen mit der Verwirklichung und die hört nie auf. Da gibt es halt, heute spielt die Rolle wieder das Bewusstsein. Und gestern auch. Aber heute ein bisschen mit einem anderen Gesicht. Oder, das war in Amerika, da habe ich eigentlich Englisch gelernt, im Anfang der 80er richtig, All My Children, das war die älteste, die läuft immer noch. Ich glaube seit Anfang der 40er oder Ende der 30er gab es die. Und dann war jeder Tag, war ein anderer Schauspieler für die gleiche Rolle. Dann vorher stand dann, heute spielt die Rolle von Fred Tralala, der und der Schauspieler. Da musste es ständig, die ganze Geschichte, die auf dem drauf lag, auf den Schauspieler, das war echt interessant. Du hast ein ganz fremdes Gesicht, aber mit der gleichen Geschichte von irgend ganz anderen. Und dann noch das auf Englisch, wo du halb verstehst. Das war lustig. Heute spielt die Rolle. Und Perry Mason danach. Da musste man dann, hab ich die Zeiten geübt, wann der Mord passierte und wie. Super. Ah, jetzt bin ich ja wieder weg. Ich meine, wir haben davon angefangen, was ist die Geschichte Jesus? Was wird die in der Zeit spielen? Irgendwann wird sie weg sein. Genau wie alles. Wie jeder Film mal gedreht wurde. Die wird verschwinden in irgendeinem. Es war einmal, aber. Oder auch nicht. Wenn wirklich kein Mensch mehr auf der Welt sein wird und kein Buch mehr und nichts mehr wird gelesen, kein Alien kommt und grabt das wieder aus da, dann wird es wie alles weg sein. Also belanglos. Aber für Religionen und für die ganze Jetzt-Geschichte ist es natürlich sehr prägnant. Aber ich würde sagen, ja, für die Geschichte von Menschheit ist es schon sehr prägnant und sehr wichtig. Aber für das, was gar keine Geschichte kennt oder hat, für das Sein, ist es eine absolute Belanglosigkeit. Es ist so, als wie der Vogel jetzt zwitschert, ist genauso wertvoll oder genauso wichtig für das, was du bist, wie jeder Nagel, der in das Fleisch Jesus gedrungen ist. In der, also weder mehr noch weniger. Und damit ist jede Emotion, die bei dir, bei irgendeinem abläuft, oder das tiefste Gefühl von Trauer, oder ich habe mich jetzt, oder irgendwas, oder Leid, oder Freude, wunderbar in dem Moment, aber in der Relevanz absolut irrelevant. Von daher, also ja, es ist für jetzt, für die Zeit, für könnte interessant sein, aber für deine Natur ist es vollkommen voll. Und darum die Zen-Buddhisten würden sagen, der nächste Schluck Kaffee ist es so relevant wie die ganze Geschichte von der Menschheit, für das, was du bist. Und da stimme ich voll mit überein. Und da gibt es kein Mischen. Also für das kleine Persönchen oder der Geschichte der Menschheit und für dieses kleine Ich ist es, man ist ja voll geprägt, katholisch oder protestantisch und bist voll konditioniert in diesem ganzen Ding und Jesus, der Retter und Liebesfürst und das und das. Da gibt es energetische Spielereien in deiner ganzen Struktur. Kannst du gar nicht rauskommen. Da kannst du noch so viele Religionsaufstellungen machen, wie du willst. Du kommst nicht raus. Aber für das, was du bist, ist es absolut, hat gar keine, ist vollkommen Belanglosigkeit. Also Belang gibt es nur im Traum von ich, was jetzt. So ein, dieses Cluster von energetischer Konditionierung, was dieser Körper dann mit sich trägt, was von in der ganzen Vergangenheit geprägt ist und die Zukunft damit auch prägt, also wo dieser ganze Strom von, naja, ja, da ja, aber für das, was weder strömt noch nicht strömt. Also, das ist das. Also genießen wir es, solange wie es da ist, aber es hat nun mal seine Flüchtigkeit und es erscheint und vergeht wie alles. Und egal wie wichtig oder unwichtig es ist, es bleibt und ist eine Erscheinung. Also es scheint real zu sein und in dem Moment ist es auch wirklich prägnant. Aber in Bezug auf die Absolutheit vollkommen irrelevant. Und wenn du das Seitenober nimmst, dann ist es das, was jemand jetzt über dich angeguckt hat. Wenn ich was? Du hast jetzt gesagt, die Kreuzung, das ist eine Seite über. Ja, dann, gesagt, dann, jemand nennt dich Antichrist. Dann nennt man mich, er sagt das nicht, das würde zu weit, nee, hat auch gesagt, das würde zu, so weit würde er nicht gehen. Ja, meine ich ja. Aber er nennt mich trotzdem Antikrishna. Aber das verstehe ich. Das verstehe ich nicht, weil das ist doch genau das, was Jesus auch sagt. Der König ans Kreuz hauen, das macht nichts. Na, das hat er vorher nicht gesagt. Das hat er hinterher gesagt. Ja, hinterher. Ja. Als er gemerkt hat, es macht nichts. Aber vorher hat er schon gesagt, kann der Krug nicht an mir vorbeigehen. Da wollte er es nicht. Aber hinterher, als er gemerkt hat, es macht nichts. Doch, mach doch nochmal, macht ja nichts. Ja, aber das war wie Ramana, der die Todeserfahrung, vor er die hatte, hat er bestimmt gesagt, aber nach der wen kümmert's? Ja, es ist immer, vorher, nachher. Genau, das sagt er ja auch. Ja, ich sage es ja, aber. Deswegen verstehe ich nicht das mit dem Andi. Nein, das ist ja ein Vedant, das ist ja, er muss sich ja retten. Er ist ein Meister in Costa Rica, der natürlich, wenn er das stehen lässt, was ich sage, gibt es ihn nicht mehr. Als relevanten Meister, der seine Schüler hat und die was von ihm kriegen können. Shunyata, mit Gotteszentrum in Costa Rica. Ich weiß gar nicht, wie der auf mich kommt, aber ich weiß auch nicht, wie ich auf mich komme. Aber es ist, finde ich, ich finde es ja gut, dass es sie kratzt. Ich kratze ja gerne an sowas. Macht ja Spaß. Also ich nehme das jetzt nicht unbedingt als Vorwurf. Aber Antichrist finde ich gut. Antichrist ist einfach ja, anti-anti. Der Teufel? Wäre das der Teufel, der Antichrist? Der Negativ? Ich habe keine Ahnung. Der Negativ? Das ist nicht politisch. Man darf nicht mehr negativ sagen. Nein. Das kann man auch sagen. Frage nachher. Das widerspricht ja ganz vielen. Nee, das widerspricht nicht, aber das ist eben in der Geschichte von einem, auch dem Karl hier, gibt es ein Vorher-Nachher. Das würde ich gar nicht verneinen. Bloß das, was das ist, was ich bin, war vorher, während und nach. Was auch immer. Das ist was anderes. Da gibt es gar kein Vorher-Nachher. Aber wenn wir jetzt über diese, was man vorher sagt, was man hinterher sagt, was man, ob es relevant oder nicht relevant oder irgendetwas, da gibt es Vorher-Nachher. Also ich habe bestimmt in 70ern anderen und 80ern anders geredet als heute. Da war der Lautsprecher anders eingestellt. Aber das heißt nicht, dass es mich anders gemacht hat. Dass ich damals verschieden war von heute. Also das, was aus der anderen Perspektive gesprochen hat, war immer noch das, was das ist. Es war damals schon irrelevant, wie es heute irrelevant ist. War damals möglicherweise noch mit einem Geschmack Relevanz. Und jetzt ist es eben vollkommene Geschmacklosigkeit. Oder geschmacklos. Aber gibt es halt immer in jeder. Du hast doch, sagen Sie mal, du hast doch damals ganz was anderes gesagt. Du hast doch damals auch gesagt, ja, aber es hat mich ja nicht weniger oder mehr gemacht als heute. Oder es macht ja das nicht anders, als ich bin. Und das ist, wenn überhaupt, das, was zählt. Dass deine Natur in keiner Art und Weise vermehrt oder vermindert wird durch den ganzen Scheiß. Das war immer so und das wird immer so sein. Das ist, wenn überhaupt, das Einzige, was das Wesen an sich ist oder wesentlich. Und der Rest ist immer unwesentlich verschieden. Das ist jetzt verschieden von damals. Das ist bei Jesus verschieden gewesen. Vor der Kreuzigung, nach der Kreuzigung. Bei Buddha verschieden gewesen. Vor seinem und nach dem. Bei Ramana verschieden. Vor seiner und nach der Todeserfahrung. Also es gibt immer vorher und nachher. Aber für das Sein ist es vollkommen irrelevant, ob es durch einen relativen Lautsprecher spricht oder relative Sachen sagt oder dann eben vielleicht nicht relative Sachen sagt. Der Lautsprecher wird anders benutzt. Einmal so, einmal so. Aber das bleibt immer nur ein Lautsprecher. Also es hat keine, da eine Geschichte draus zu machen, von einem, der was gelernt hat und weil er was gelernt hat oder erfahren hat, dann anders wird. Ja, dann wird es. Er hat die Todeserfahrung erfahren. Ne, er nicht. Er hat sich nur als das erfahren, was nie geboren wurde. Das ist eine Todeserfahrung, ich würde es eigentlich Lebenserfahrung nennen. Er hat sich als das erfahren, was nicht sterben kann. Also es ist nicht eine Todeserfahrung, sondern eine Lebenserfahrung. Von daher, auch Jesus war eine Lebenserfahrung. Er ist ins Totenreich gegangen. Totenreich heißt die Abwesenheit von Lebendigkeit. Und er hat erfahren, oder das, was in seine Geschichte ist, aufgekommen, dass diese Ebene von Todeserfahrung, von Abwesenheit ihn nicht berührt. Es macht den nicht weniger. Also das Sterben eine Illusion ist. Und dann kommt er wieder als Christus und erzählt das Thomas-Evangelium. Also es dringt dann scheinbar das, was du bist, in diese relative Geschichte ein und dann, naja, was vorher Wirklichkeit war, wird total unwirklich und das, was vorher unwirklich, wird wirklich scheinbar. Obwohl es immer da war. Ist ja nichts Neues. Du warst ja vorher nicht anders, als du dann und jetzt und sein wirst. Mit und ohne. Und trotzdem gibt es die Todeserfahrung. Gibt diesen Schnitt. Es gibt auch eine Geburtserfahrung. Oder Lebenserfahrung. es gibt keinen Schnitt, aber damit wird möglicherweise der Lautsprecher anders. Er spricht, es kommen andere Töne raus. Aber es heißt nicht, dass das Sein deshalb was sich erfahren hat. Es ist einfach nur die... Es bleibt irgendwie im Raum so no chance, bevor man die Erfahrung gemacht hat. Nee, vorher glaubt man an, hat man eine Hoffnung, dass sich was ändern wird und man immer glücklich ist. Und nach der Erfahrung ist es vollkommen wurscht. Ob man glücklich oder unglücklich ist. Aber bis dahin ist es schon relevant, ob du dich gut fühlst oder schlecht fühlst. Und dann bist du, ob Zukunft so oder so sein könnte. Also da ist Angst. Aber wenn die Todeserfahrung, also wenn Tod dich nicht berühren kann, wo ist die Angst? Vor was? Für das, was du bist. Und ohne Angst gibt es, ja, was ist da? Der nächste Schluck Kaffee. Das nächste, was dich auch nicht berühren kann oder verändern kann. Und dafür muss halt sich auch nichts verändern. Dann ist halt das Nächste und es muss nicht alles schön sein. Das ist weder noch. Keine Ahnung. Aber es heißt nicht, dass sich da einer realisiert hat. Das kommt nicht dabei raus. Und wie ich vorher gesagt habe, wenn ich dann vor mir einer ist und sagt, ich weiß, wer ich bin, dann kann es nur relativ sein. Weil ich habe absolut keine Ahnung, was ich bin oder was ich nicht bin. Vollkommene Ahnungslosigkeit. Und Belanglosigkeit, wie ich sagte, das ist das. Und ich, da ist eine absolute Freude, dass ich keine Freude brauche. Das kann ich sagen. Alles, aber nur als Hinweis auf das. Auf die Absolutheit dessen, was ich bin und auch du bist oder was alles überhaupt ist. Das Sein in seiner Absolutheit nie vermehrt oder vermindert werden kann. Also es da durch kein Verstehen mehr sein wird und durch kein Missverstehen weniger. Und was immer verstanden wird, ein Missverständnis ist. Aber es macht dich halt nicht weniger wissen. Also dein Wissen ist nicht bedingt an Verstehen. So oder so nicht. Aber das heißt nicht, wieder zurückzukommen, das heißt nicht, dass Karl irgendwas realisiert hat. Es ist umgekehrt. Karl war und wird sein immer ein Aspekt der Realisation von dem, was das ist, was ich bin. Aber nicht, dass jetzt ich als Karl das realisiert habe, was ich bin. Darum kann Karl da sein oder nicht da sein als Idee. Das ist dann das, wen kümmert. Ob der dann, wann der stirbt oder wann der nicht stirbt, ob der jemals geboren ist oder irgendein, ob es da ein Sitzen gibt ohne Sitzer oder das ganze Zeug, habe ich keine Dinge mit. Nee, wenn das Einzige, was wirklich wesentlich ist, dass du bist, was du bist und dass du bist, ja, mehr ist nicht. Keine Vorteile. Und dass du gar keinen Vorteil brauchst, das ist das Wesentliche. Hat ja ausgesehen, als ob es ein Vorteil ist. Es ist ein absoluter Vorteil. Erfahrung durchgeht. Das ist doch anscheinend ein Vorteil. Es scheint vorher, dass es Erfahrungen Vorteil bringen können oder Nachteil. Diese eine Erfahrung. Die eine Erfahrung nimmt dir alle Vorteile und Nachteile. Und das ist der absolute Vorteil. Ja. Ich widerspreche dir gar nicht. Das, zu sein, was du bist, ist der absolute Vorteil. Mhm. Nämlich der absolute Vorteil, dass du gar keinen Vorteil brauchst. Das ist ein absoluter Vorteil. Und das zu sein, darüber rede ich ständig. Sei, was du bist, also sei, was du nicht sein kannst, weil das ist ein absoluter Vorteil. Weil dann bist du das, die Freude, die keine Freude braucht. Dann bist du der Frieden, der keinen Frieden braucht. Dann gibt es gar keine Idee mehr von Frieden. Dann bist du halt das Nominale, was gar kein Nominales kennen muss, um das zu sein. Der Rest wird dich nicht zufriedenstellen. Und das zu sein, was du bist, ist mehr Zufriedenheit geht nicht. Weil du bist das, was gar keine Zufriedenheit braucht. Aber du redest über das, was danach kommt. Nein, ich rede über das, was du gerade schon bist. Und das wirst du nicht erreichen durch alles, was du verstehst. Ich rede ohne Sinn und Verstand hier. Das wird, hat noch keine vor dir, es hat jetzt noch keine, es wird nie eine realisieren. Und es gab vor dir keinen, es gibt jetzt keinen, und es gibt nach dir keinen, der das muss. Und der Rest ist Theater. Es gab etliche, die du gerade aufgezählt hast. Die haben das auch nicht. Die haben das alle, ja, die haben aber alle gesagt, dass es sie als das gar nicht gibt. Nie gegeben hat. Dass es nicht was Neues ist. Ramana war einer der Wesentlichen, da haben sie ihn gefragt, wo bist du realisiert, was ist deine Realisation? Das, was du Ramana nennst, ist ein Aspekt der Realisation, aber das, was Ramana ist, das Selbst, ist ewig realisiert. War, ist und wird sein. Da gibt es nichts Neues. Und was du Ramana nennst, hier diese flüchtige Erscheinung, das, was immer Aspekt der Verwirklichung ist, wird immer nur Aspekt der Verwirklichung sein. Es wird nie das verwirklichen, was seine Natur ist. Und das, was die Natur ist, braucht sich nicht realisieren. Als was sie ist. Also die Realität braucht keine Realisation. Aber doch realisiert sie sich. Nicht, weil sie sie braucht. Und das bist du jetzt, hier und jetzt. Und das ist dieser Moment der Realisation der Wirklichkeit, die du bist. Genau in dieser, was auch immer das bedeutet. Der nächste, was immer schluckt von irgendwas, der nächste Einatmen, alles was ist, ist die Realisation dessen, was du bist. Realer geht nicht. Mehr Realität geht nicht. Aber auch nicht weniger. Und das wird auch nicht aufhören. Und das kann kein kleines Geistlein vertragen oder ertragen. Dass es da kein Ende gibt. Dass es immer wieder das Nächste sein wird. Immer das Nächste. Weil deine Natur nie aufhören wird, sich zu realisieren. Und du musst dich realisieren. Aber die Idee von einem kleinen Suchenden ist ja, ich realisiere mich einmal und dann habe ich Ende. Ne? Du suchst ja eigentlich nur am Ende von deinem Kleinen irgendwas. Und das wird es nicht geben. Die Hoffnung stirbt nie. Aber sie, stimmt das? Ja. Guckst dir an, das Bewusstsein immer noch nach der Suche nach sich selbst, oder nicht? Du hoffst ja auch nicht. Ich hoffe, dass ich heute Mittag was Anständiges zu essen kriege. Oder auch nicht. Und wieder selber kochen. Ja, muss doch nichts gehen. Die Hoffnung kann auch weiterbleiben. Das ist das. Deiner Natur, also dessen, was du bist, ist vollkommen wurscht, ob da vorne einer ist, der hofft oder nicht hofft. Das ist ein Gast, der gekommen ist und der wird irgendwann wieder weg sein. Und du wirst immer noch sein, was du bist. Und dann kommt das nächste Gast. Also du kannst doch nicht mal, dass, wenn einer geht, dass es dann, dass der Raum leer bleibt. Nein, dann komm, guck dir an, bei Buddha auch, totaler Failure, totaler Versager der Buddha. Das hat er wenigstens auch noch zugegeben. Ich bin der totale Versager, total versagt. Das himmelt man dann an. Auch Jesus hat versagt. Alle haben versagt. Ramana hat versagt. Das ist das Sein, es versagt immer. Es versagt sich ständig, sich zu kennen. Das Sein wird sich nie kennen als das, was es ist. Es kennt sich immer nur in relativen, sensationellen Erfahrungen, als Traum, aber nie als das, was es ist. Der absolute Träumer, der Parabrahman, wird sich nie als das kennen, was er ist. Er wird sich immer nur als das kennen, was ein Traum-Brahman ist. Und das ist, wenn überhaupt, das zu sein, nämlich das, was Parabrahman ist, eben unfindbar. Weder findbar noch nicht findbar in irgendetwas. Wie bei Nisargadatta, die ultimative Medizin, das Nichtfinden. Das Versagen ist das. Aber da gibt es ja kein Ende dann dran. Das heißt ja nicht, dass damit was aufhören muss. Was nie angefangen hat. Also die Realisation, die Verwirklichung wird nie aufhören. Die nächste Dummheit wartet auf dich. Die nächste Falle, die du dir selbst gestellt hast, wirst du wieder reintreten. Es gibt kein Entkommen. Du kannst dich nur in Dummheit realisieren. Wissen wird nie wissbar sein. Und was immer man wissen kann, ist Dummheit. Es fängt dumm an, dümmer am dümmsten. Das ist das Dümmste. Da bin ich einverstanden. Körper haben... Körperliche Erfahrung, die gesagt, Crossbody, Materie ist die dümmste Erfahrung, die man machen kann. Aber es ist schon dumm, gewahr zu sein. Wach zu sein ist schon dumm. Und aus der ersten Dummheit kommt dann bewusstes Sein. Und dann noch dieses unbewusste materielle irgendwas, ein Scheißer hier. Die dümmste Erfahrung, die man machen kann, ein Scheißer zu sein. Ne? Aber was soll man machen? Dumm, dümmer am dümmsten, das ist die Art und Weise, wie man sich realisiert. War wunderbar, stell dir vor, du könntest Wissen realisieren. Da gäbe es zwei Wissen, zwei Seins. Also sein kann sich immer nur in was? Scheinbarkeiten, Scheinseins. Das nächste ist genauso scheinbar wie alles andere. Oder auch nicht. Oder so genauso real wie du bist. Schon wieder Stuhlgang. Ja, es wird abtragen, ja. Durchfallerregend. Du fällst immer durch. Du hältst keiner Prüfung stand. Immer durchgefallen. Man ist immer das Letzte. Man hat immer eine 6, immer sitzen bleiben. Immer ungenügend. Es wird nie genügen. Und ich sitze hier und sage, freu dich drüber, dass es nie genügt. Es ist nie genug. Es wird nie genug sein. Es gibt keine Selbstzufriedenheit in irgendeiner Erfahrung. Das Selbst wird nie zufriedener werden durch irgendeine Erfahrung. Sei froh darüber, dass nichts von dem, was kommt, dir irgendwas geben kann. Und nichts, was jemals war, dir jemals was genommen hat. Stell dir mal vor, es gäbe wirklich einen zukünftigen Moment, der dir was geben könnte. Ein zukünftiges Verstehen, ein zukünftiges, was immer es sein könnte, das dich zu dem machen könnte, was du bist. Wäre doch Wahnsinn. Allein die Idee, dass es so sein könnte, ist ja der Wahnsinn. Lässt dich verrückt sein, an etwas zu glauben, an einen zukünftigen irgendetwas. Ja. Wie erklären sich dann, auf welcher Ebene diese Nahtoderfahrungen? Ja, Om C. Parkins. Der hat Om C. Parkins, der hat gegen einen Baum gefahren und ist aus dem Körper raus. Und seitdem gibt er Satsang. Das ist so. Da guckt man kurz mal raus, man ist rausgeschockt, die Wahrnehmung hat sich aus dem Körper in den Geist, in den Raum. Dann guckt man runter und realisiert, man ist ja gar nicht der Körper. Und dann geht man wieder zurück, weil es fehlt einem vielleicht, wer ist das denn? Und dann, seitdem hat man keine Angst mehr, dass der Körper weggeht. Aber da gibt es ja gerade von David Hawkins, glaube ich, der als Kind so eine Erfahrung durch im Winter irgendwo in so einer Höhle gewesen ist. Und dann, ich habe es nicht mehr ganz präsent, aber ich meine, er hätte da beschrieben, wie wenn alles Wissen oder was Akasha-Chronik meint, plötzlich zur Verfügung wäre. Ja, aber. Und dann? Und dann? Schreibt ein Buch. Über Bewusstseinsebene. Ja, wenn das die Akasha-Chronik ist? Nee, sicherlich nicht. Ja, ich meine, wenn dann alles zur Verfügung steht, warum sollen wir dann noch was schreiben oder irgendwas daraus machen? Ich habe keine Ahnung. Nee, es gibt diese Berichte, dass beim Erwachen oder wenn du aus wenn jetzt Nichtwissen vom the not knowing in the knowing shiftest, also von Nichtwissen ins Wissen, scheinbar. Das ist aber immer ein relatives Wissen. Es ist so eine große Harddisk, so eine Festplatte, die dann zur Verfügung steht. Zuvor hast du eine kleine Geschichte und hast du die ganze Geschichte zur Verfügung. Oder Ding. Aber es ist immer noch ein Traum. Kann ja nur relativ sein. Egal wie groß das Wissen ist, auch die Quantität von etwas, von Informationen, macht es noch nicht zur Qualität. Du kannst alles wissen, das ganze Universum, alles was wissbar ist, und trotzdem bist du der vollkommene Ignorant. Sorry. Ja, du weißt doch wunderbar, die ganzen Avatare, die können das ganze Universum bewegen, die kontrollieren den letzten Stern oder Sai Baba und so, die sind, und trotzdem sind sie die Ärmsten. Reine Bettler gegenüber dem, was sein ist. Du kannst, was auch immer dir gehört, der Wissendste der Wissenden sein. Du kannst das Kleinste des Kleinsten durchdrungen haben, das ganze Universum kennen in allen seinen Nuancen und doch bist immer noch der ignoranteste Bettler, den man sein kann. Also nur indem du bist, was du bist, bist du das, was nicht mehr betteln muss für irgendetwas. Aber sobald du irgendetwas hast, egal wie groß es ist, egal wie klein, egal wie schön, bist du ein Bettler. Immer unzufrieden. Immer abhängig. Immer gefangen von deinem... Auch wenn du zum Beispiel der Freiste der Freien wärst, wärst du immer noch gefangen von der Freiheit. Wahnsinn. Obwohl du nur einfach sein musst, was du nicht sein kannst. Und dann bist du das, was Christus dann das Königreich selbst nennt. Das Königreich des Herzens. Was Herz ist, aber kein Herz hat oder kennt. Nee, ist nicht. Also es ist immer dieses, wenn du Herz hast oder Wissen hast, oder egal wie groß, wie offen, wie irgendetwas, bist du was? Ein Herzchen. Herzelein, musst nicht traurig sein. Ja, also was tun? Also auch ein David Hopkins, der Nahtod ist noch nicht die Todeserfahrung. Ist eine Nahtodeserfahrung, könntest du dann sagen. Also für mich die Todeserfahrung ist eigentlich jeder Moment. Weil Leben kann sich nicht erfahren. Und was immer erfahren wird, ist eine Todeserfahrung. Jede Erfahrung ist eine Todeserfahrung. Jede. Ohne. Weil es zu Ende geht. Bitte? Weil es zu Ende geht. Nein, weil es eine relative Erfahrung ist von Getrenntheit, von zwei. Und das ist ein Traum von Illusion, von Traum, von wo der Seher sich verschieden empfindet von dem, was er sieht. Also das ist Jesus, oder ich weiß wieder, das Tod, also lass die Toten begraben. Auch das ist hier der Friedhof des Seins. Du kannst dich nur im Friedhof des Seins erfahren. Also Todeserfahrung. Egal was, egal in welche Dimension, im Englischen Dimension. Dimension. Da stirbst, das ist Tod. Und das ist aber das Schöne, Tod oder leer, Buddha würde leer nennen. Also es kann dir nichts geben. Vollkommen leer für dich. Leer bedeutet aber nicht, dass es leer ist, sondern dass es dich nicht mehr oder weniger macht, als du bist. Es macht nichts mit dir. Jede Erfahrung ist nur eine Erfahrung, die aber dich nicht vermehrt oder vermindert. Die kann dich also absolut nicht verändern. In irgendeiner Weise. Das, was du bist. Das macht sie leer. Also sie macht dich nicht mehr oder weniger. Das Geborenwerden macht dich nicht geboren und das Sterben nicht zum Sterben. Das sind zwei leere Erfahrungen. Also Geburt ist leer und Tod ist leer. Gibt es Erfahrungen ohne Nervensystem? Ja, das wäre ja eine Todeserfahrung. Ja. Dann bist du raus und guckst aus dem Raum gleich einen Geist auf die Szene. Das ist ja dann irgendwann das Zeugebewusstsein, was dann nur... Aber das Instrument ist ja noch da. Ja, aber es wird aber erfahren. Erfahren, ja. Und was man erfahren kann, ist dann schon getrennt. Ja, in diesem normalen Ding bist du ja im Körper und dann hast du eine Erfahrung, als wenn du der Körper wärst. Obwohl die Wahrnehmung guckt ja von irgendwo, du weißt ja gar nicht, woher sie guckt. Da sind Instrumente, die gucken und aus dem Körper raus und du guckst von da. Die Wahrnehmung ist... Ohne die Schnur. Also ohne da gibt es keine Schnur. Die Silberschnur. Nabel? Nein, nicht die Nabelschnur, die Silberne. Also eine silberne Nabelschnur? Wenn der Körper, wenn es rauswitscht. Ja, ich weiß. Denkt man, da ist eine Silberschnur. Ja, oder zumindest etwas. Die ist dann Silber, weil der Geist noch dran hängt da unten. Der kleine Liebesschnürchen. Eben, weil das noch nicht. Und dann gibt es die goldene Variante. Na, ich meine, wenn man jemanden sterben sieht, ist doch so, da rutscht da was raus. Golden, ja, aber dann wird es golden. Erst ist silbern und dann, wenn sich da Silber löst, dann wird es golden. Dann ist Licht. Dann wird es golden. Ja, Gold. Der ganze Raum wird Gold. Ja. Erst ist die Silberschnur, dann wird der silberne Geist, der sich gelöst. Und wenn er ganz gelöst ist, Gold. Honiggoldenes Licht. Ja. Und dann? Macht Spaß. Ist dann Erfahrung oder was? Ist da Erfahrung? Was? Oder ist da die Erfahrung futsch oder dann? Nö, ist einfach nur Variation, die Ebenen wechseln. Ja, dann ist wieder Perspektive. Perspektivenwechsel. Die Kamera macht zu und dann ist nur noch da hinten das Objektiv irgendwas und dann macht die auch noch zu. Und jede Nacht machst du das, im Tief-Tiefschlaf ist die Kamera weg. Und morgens machst du wieder auf. Ja, vielleicht wird das ein Instrument da herum, oder? Ich meine, aber wenn sobald im Moment, wo du aufwachst, ist das Instrument noch gar nicht vorhanden. Mhm. Erst ist Wachheit da und auf einmal zieht es sich in den Körper rein. Ja. Und auf einmal guckst du, spürst du erst deinen Körper. Es geht tak, tak, tak. Ja. Das kennt doch jeder. Ja, stimmt schon. Es ist nicht gleich Peng da. Es ist erst Wachheit. Vor dem Wachwerden ist Wachheit. Dann Erfahrung vom Wachwerden und dann Körper. Das zieht so wupp, als wenn sie so reingewutscht. Ja, stimmt. Aber wenn der nicht mehr da ist. Und beim Tod wutscht es wieder raus. Jeden Abend wutscht es wieder raus. Dann nennt man den Schlaf ist Tod, den Schlaf ist Bruder, oder? Ja, okay. Es ist wie Schlaf. Ist das Problem nicht, dass man genau diese Erfahrungen zu wichtig nimmt? Man nimmt sich vor allen Dingen zu wichtig. Ja, nicht in der Erfahrung. Nein, man nimmt sich wichtig. Das ist das Wichtigste, die Natur des Wichtes. Dass er sich wichtig nimmt. Und umso schwerer, desto besser. Umso schwerer, umso besser für den Wicht. Desto größer das Leid, desto schwerer der Wicht. Also Leid ist immer gern genommen, damit man wichtig ist. Es ist ein Wettbewerb von Leidern. Das ist also die ganze Welt ist eigentlich wie so ein Warteraum für einen Doktor. Und jeder unterhält sich, wie es ihm heute geht. Hast du etwa noch eine Niere? Ich habe schon keine mehr. Mir geht's am schlechtesten. Oder nicht? Und dann gibt es beim Bioladen, wem gibt es am besten? Seitdem ich nur noch Bio esse, mir geht's super. Super. Und was auch immer, wie es mir geht. Je nachdem, oder in der Schlankheitsform. Oh, 5 Kilo schon weg. Du erst 10. Na, ach, schon 10. Oh, jetzt muss ich aber mich anstrengen. Es ist über Wettbewerbe. Sogar bei Erleuchteten gibt es Wettbewerb. Wer leuchtet mehr? Gibt es. Wer hat mehr Disciples und wer hat mehr abgeschossen? Also wie viele sind bei dir erwacht? Solche Fragen kriege ich auch öfter mit. Weil bei manchen Homepage steht dann drauf, letzte Woche ist Erna bei mir erwacht. Immer Erna, es ist immer Erna. Die ist wahrscheinlich bei allen schon erwacht, die Erna. Da gibt es Dankesbriefe, die dann abgedruckt werden auf irgendwelchen Homepages. Wie schön das letzte Retreat war und wie viel Wachheit man gespürt hat. Und wie die Unterhose wieder sauber wurde. Da gibt es den Neelam von Papaji, die macht sogar Werbung mit einer Schülerin. Da steht dann bei Neelam auf der Homepage, Neelam, die Meisterin von Pamela. Weil Pamela ist berühmter in Amerika als die Meisterin hier. Bei mir ist Pamela erleuchtet. Referenz. Ja, ich bin die Referenz. Der Renz. Keine Konkurrenz. Naja, ist doch. Ich meine, nur der Wahnsinn, der in jeder Ebene schwebt, da musste gar nicht erst in irgendwo, der ist bei allen da. Naja, ich. Mama mia. Darum gehe ich wieder nach Tirol im Winter, damit ich alle Scheißhop-Master. Ich glaube, ich kann nicht entkommen, ich muss da wieder hin. Ist zu lustig. Der Ashram fehlt einem doch dann, wenn man die Taucher des Seins da erlebt. So. Und jeder geguckt. Es war, da kommen dann aus irgendwelche Amerikaner irgendwas mit ganz weiß und dann aus irgendeiner Ramana-Schule von Texas oder so und machen da, oh, dann die stürzen sich da auf die, mit ihrem Weiß, ohne Rücksicht auf ihre weiße Robe, dann voll in den Asch, das ist schön sauber geboren. Und dann diese, haben sie gesehen im Video, dieses Ich liebe das. Ich sitze da manchmal 2 Stunden und gucke mir nur den Film an. Und das Rennen um den Meister. Wahnsinn. Super. Ich laufe auch immer einmal rum. Ich muss ja wissen, wie sich das anfühlt. Um so eine Wurst laufen. Die erleuchtete Wurst. Ja, die meisten, dann erzähle ich ihnen, da sitzt der noch, der ist nur mumifiziert da. Und die hauen ständig Kokosnüsse oben drauf, damit er vielleicht irgendwann mal wieder wach wird. Eingesalzen, vollkommen insulted, sitzt er da. Kümmert ihn nicht. Man muss sich echt mal dahin und gucken, wie so eine kleine Mumie da sitzt, ganz Salz hat alles rausgezogen. Gepökelt. Der sitzt da. Ja. Was? Wer sitzt da? Ramana sitzt da. Wo? Im Samadhi. Wo ist Samadhi denn? Im Samadhi. Da ist Samadhi. Ja, die meisten, die laufen noch und denken, also. Und da war wirklich Radioaktivität, da strahlte es aber. Naja. Nee, ist super. Also Fernsehen ist nichts dagegen. Aber das ist wie, naja. Ich lebe es immer noch. Irgendwas ist falsch mit mir. Die Heiligkeit. Ja, gut. Noch was von der Schweiz? Nee? Stell dir mal vor, du bist auch so ein Meister und du wirst dann auch eingepökelt. Du hast es noch nicht hinter dir. Alles ist möglich. Das liebe ich an dieser ganzen Geschichte. Es ist in jedem Moment alles möglich. Stell dir vor, du gehst hier raus oder fliegst auf dem Flieger nach Schweiz zurück und beim Langen hast du was. Diese. Gehst aus dem Flieger raus. Dann sieht dich schon die erste Stewardess, die spürt schon etwas Besonderes und folgt dir sofort. Das hat Isaac, der Mr. Wayne Lickerman hat das, in einem Buch steht das drin sogar, dass er gemerkt hat, dass irgendwas anders ist, weil eine Stewardess sich vor ihm verbeugt hat, weil er wollte wahrscheinlich nur die Schuhe zumachen. Das hat mich echt gewundert bei Wayne Lickerman von Rame, von dem Ding, dass das irgendwo steht. Da war ich doch dann. Also pass auf. Als ich mal rausging aus den Talks, haben mich alle angelacht. Angelacht? Ja, dann man sieht auch ein bisschen. Aber nur ein Tag. Das üben wir noch mal. Ne? Nächstes Mal musst du zumindest 2 Tage halten. Ja, das Theater geht weiter. Also du weißt nicht, was in deiner Rolle drin steht. Also pass auf. Meinst du, ich hätte mir hier das so als kühlmelkender Karl mit Hanna vor mir? Meinst du, ich hätte mir vorstellen können, dass ich jetzt da hingucke, wo du sitzt? Das kannst du ja nicht träumen lassen. oder in Bombay. Ja, gut. Es ist, kommt meistens anders, als man denkt. Oder? Ich war eigentlich schon, hatte mich schon verheiratet, Kinder und Kühe für immer im Programm. Da gab es auch so eine Frau, die hatte das mitgemacht, aber da war Gott sei Dank ein Freund, da war sie dann so hin und her gerissen, dass sie mit ihm kurz und dann war es für mich vorbei. Da habe ich ja Glück gehabt. Oder? Manchmal kriegt man gerade noch die Kurve. Man hat ja manchmal doch Freunde. Immer wenn ich im Weserbergland bin, besuche ich ihn und sage, danke, dass du mir meine Freundin ausgespannt hast. Danke. Und er ist jetzt verheiratet mit der. Und wenn ich sie besuche, sage ich doppelt danke. Sage ich richtig danke. Danke, Erich. Das vergesse ich dir nie. Ja, nahe Tod. SM. S. Ja, noch was aus Freiburg. Von dir vielleicht. Moment. Kommt nichts. Ne? Das sahen sie mir immer hier, die ganze Zeit. Da muss ich mal mein eigenes Programm laufen lassen. Aber es geht auch. Die verstehen nur Russisch und Englisch, den beiden, das geht am besten. Sie auch? Guck, die sind am... Ja. Anastasia ist doch nicht so gut gewesen, dass du Deutsch gelernt hast, oder? Jetzt verstehst du immer nur die Hälfte und das ist dann ganz schlimm. Also nichts verstehen, dann kannst du so sitzen. So ein bisschen verstehen, dann bist du doch ganz schön... Aber es klappt ja auch nicht, ne? Ist schon okay, ja. Sanft. Ja, gut. Berlin auch nichts mehr, kommt nichts mehr. Am Anfang hast du was gesprochen, da kommt noch was. Nee? Da hast du dich einfach versprochen. Ne? Ich mache das auch ständig. Verspreche mich ständig. Was? Sie hat nichts versprochen, kann sie auch sagen. Der fliegt wieder mit Ryanair. Er reiert mal wieder. Triumph. Ja, noch irgendwas vom NATO des David Hockney. Hawkins. Ist das der? Nee, ist ein anderer, ne? Das ist Stephen, oder wie heißt der? Das für den finde ich gut, den Stephen. Der sitzt da und denkt und der sagt jetzt immer nur noch, das einzige Mysterium, was ich noch nicht durchdrungen habe, ist meine Frau. Hat er echt gesagt, ich kenne die Geheimnisse des ganzen Universums. Ich habe jedes physische und was auch immer Problem gelöst. Mein Geist kann alles, aber meine Frau ist immer noch ein Geheimnis. Das Letzte, was ich noch lösen muss. Fand ich gut. Das geht eigentlich allen Männern so. Sogar den Frauen geht das so, wenn die erstmal wüssten, wie sie ticken. Ne? Oder? Die innere Uhr. Die überraschen dich ja ständig neu. Schwankungen. Und als Mann, also wenn irgendein Mann sagt, er hätte Frauen verstanden, der lügt bestimmt. Männer können vielleicht das Sein durchdringen oder irgendwas so ganz. Aber die Frau, also die Eva ist nicht so, da gibt es immer noch diese eine Ecke, die kennt man noch nicht. Und die kommt dann gerade dann, wenn man sie nicht braucht. Der Unfall ist programmiert. Oder wenn man könnte vielleicht versuchen, sich zu kennen und man würde auch ganz nah dran kommen oder irgendwas, aber eine Frau befriedigen, das wäre das Höchste. Eine Frau glücklich machen, das wäre wirklich. Schon der Versuch ist strafbar. So, ein Mann steht vor Frau und sagt, ich mach dich glücklich. Und sie, probier doch. Und sie weiß schon, du nicht, Junge. Das schaffe ich noch niemals. Nee, Christa? Oder hast du noch Hoffnung? Nee? Aber es könnte mal wieder einer kommen, ne? Der es mal wieder versucht. Christa, die Versuchung. Nichts. Wo soll das noch hinführen hier? Zum was? Nix. Zum. Zum. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wenn es um nichts ist, ne, wenn ich das höre, weiß ich, dass das nicht Alzheimer ist. Das sage ich, sag ich einigen auch immer. Dann sagen sie immer, letztens fühle ich mich so friedlich. Bin ich schon weitergekommen jetzt mit meinem, ich sage, nee, das ist, glaube ich, das Alter. Die Gnade des Alters. Da gibt es keine Möglichkeit, das wirklich zu wissen. Nee, ich würde sagen, auch wenn du sagst, ich weiß nicht, bist du. Das kannst du auch bezweifeln. Damit du überhaupt bezweifeln kannst, dass du bist, musst du sein. Also ist irrelevant. Du bist so oder so. Das ist das Einzige, was du... Ja, du bist mit und ohne Alzheimer. Also es verändert sich ständig, aber das, dass du bist, das hat sich bestimmt nicht verändert durch alle die, was immer war oder sein wird. Das kannst du, also Ramakrishna, seine Grundprämisse, nach allem mit der Mutter kämpfen, mit allen Herz- und Liebesdingern, das Einzige nur, damit du bezweifeln kannst, dass du bist, musst du sein. Mehr ist nicht. Damit du überhaupt sagen kannst, ich bin nicht, musst du erstmal sein, das, was nicht sein kann. Mehr ist nicht. Nichts kann dir, und das kann dir keiner bringen und keiner nehmen. Also kein Verstehen und kein Missverstehen, kein irgendetwas und keine Erfahrung von Licht und Schatten und Hintergrund und Nahtodet und Volltodet kann dir das bringen oder nehmen. Mehr ist nicht. Aber auch nicht weniger. Aber weil du das bist, was nie gekommen ist und nie gehen wird, bei jedem Kommen und Gehen Erfahrung, wirst du halt Realität genannt, die sich realisieren muss, ob sie will oder nicht. Also die Wirklichkeit, die du bist, kann nicht aufhören, sich zu verwirklichen. Und du musst dich verwirklichen. Das Nächste wird das Nächste sein. Und wenn das Nächste ist, nicht zu wissen, dann ist das Nächste nicht zu wissen. Wenn das Übernächste zu wissen ist, dann ist das Nächste über, oder das, was auch immer. Aber dass du bist, das war, es ist und es wird sein. Und das ist dann, mehr ist nicht. Das kann man keinem beibringen. Da kann man nur darauf hinweisen. Das kann man auch nicht lernen. Lern mal zu sein. Aber das versuchen einen. Kann man sein lernen? Oder? Und dieses Sein bleibt auch nach dem Volltod bestehen. Sogar jetzt bist du, stell dir mal vor, sogar jetzt bist du. In der Anwesenheit der Leiche. In der Anwesenheit von der Leiche bist du. Stell dir mal vor, wenn die Leiche weg ist, möglicherweise bist du dann auch nicht mehr. Das ist immer noch dieser Punkt der Realisation, dann dieses Sein. Auch ohne Körper. Nein, du könntest sagen, das Leben lebt sich. Und das wird nie aufhören, sich zu leben. Mit oder ohne Körper. Auch die Erfahrung ohne Körper ist Leben, was sich ohne Körper erfährt. Okay. Also Form oder Nichtform sind zwei Varianten, wie Leben sich lebt oder Sein sich erfährt. Ja. Und Nahtod wäre dann formlos. Und Form, Körper wäre dann Form. Aber in beiden lebt sich das, erfährt sich das. Und beides tanzt auf dem Gewahrsein, wie eine Leinwand. Aber auch die Leinwanderfahrung ist schon eine Art und Weise, wie du dich lebst. Und diese illusionären Erfahrungen sind dann einfach passé? Waren nie da. Okay. Wieso sind sie dann passé? Die sind doch jetzt noch niemals da. Ich dachte, die Natur von einer Illusion ist, dass es sie jetzt auch nicht gibt. Wen würde es dann stören, wenn es das, was es jetzt nicht gibt, dann auch nicht gibt? Also wenn es jetzt schon das nicht gibt, nämlich die Getrenntheit nicht gibt, dann gibt es sie auch dann nicht, wenn die Erfahrung von Getrenntheit nicht da ist, dann gibt es sie dann auch nicht. Also jetzt und immer da ist das, was Leben ist. In der Anwesenheit von Getrenntheit und in der Abwesenheit von Getrenntheit. Es verändert das nicht. Es ist eine andere Art und Weise, sich zu leben, aber indem es sich anders lebt oder nicht lebt, wird es nicht anders. Also das, was Leben ist. Also vollkommen keine Konsequenz in irgendeiner Richtung. Keine Art und Weise, wie es sich lebt, macht es mehr oder weniger. Und das ist die Qualität von Sein, die du bist. Aber jedes andere ist was? Flüchtigkeitsfehler, die du nicht vermeiden kannst. Aber du bist mit und ohne Fehler. Das, was du bist, kann gar keinen Fehler haben oder das Fehler sein. Das ist vor und jenseits jeder Vorstellung von Fehler oder Nicht-Fehler. Aber du erfährst dich immer im Fehlerhaften. Alles das ist fehlerhaft. Absolut fehlerhaft. Genauso absolut wie du bist, erfährst du dich absolut im Fehlerhaften. Absolut fehlerhaft. Es fehlt dir immer was hier. Es scheinbar fehlt dir immer was. Nämlich du fehlst da drin. Und sei froh darüber, dass du hier fehlst. Wenn du wirklich hier sein würdest, dann wär's ja richtig ein Problem. Dass du immer fehlst und dich nicht finden kannst. Und überall fehlst du. Egal, wo du guckst, bist du nicht. Da bin ich auch nicht. Das ist doch der Sportspielspannung. Du guckst überall, da bin ich nicht, da bin ich nicht. Du kannst nicht aufhören zu gucken, aber freu dich beim Nicht-Finden. Aber die Erwartung zum Finden, das ist leidvoll, weil dann vermisst du dich ständig. Da bin ich nicht und da bin ich nicht. Nein, da bin ich auch nicht. Ha. Bin ich im Körper, ich bin nicht im Körper, ich bin weder da, bin ich da nicht. Man gut, dass keiner weiß, nur niemals ich. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen heiß. Ja, was für ein Scheiß. Ne? Da rumpelt es im Stühlchen. Rumpel, rumpel. Also wer nicht findet, der findet. Weder der, der nicht findet, findet. Du findest nicht raus, wo du nicht drin bist. Unmöglich. Ach, es ist eigentlich furchtbar. Ne? Es ist immer furchtbar. Man weiß gar nicht mehr, wovor man sich fürchten soll. So furchtbar ist das. Man findet gar nichts mehr, wo man sich fürchten kann. Der ganze Film wird so furchtlos. Ja, das ist furchtlos. Also muss man sich wieder einbilden, vielleicht gibt es ja doch was zu fürchten. Vielleicht ist dann wieder interessant. Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht. Zweifel, Zweifel, Zweifel. Vielleicht im Zweifel ist schön. Vielleicht sehe ich dann auch noch ganz gut aus im Zweifel. Also ehrlich gesagt, ich zweifle lieber. Oder so. Ein Fell reicht mir nicht, ich brauche zwei Fälle. Bin ich jetzt einfällig besser dran? Nein. Was steht in der Bibel? Man übersetzt im Deutschen, den Einfältigen gehört das Himmelreich. Ja, ne? Genau. Aber dann im Englischen, die Armen im Geiste sind. Und was heißt die wahre Armut des Geistes? Was würdest du die nennen? Leer. Ne, die Armut des Geistes ist da, wo du Geist bist und keinen Geist kennst. Die Armut des Menschen wäre, Mensch zu sein, aber keinen Menschen zu kennen. Die Armut des Vaters, des Gewahrseins, wäre das zu sein, was Gewahrsein ist, aber kein Gewahrsein zu kennen. Das ist die wahre Armut. Nämlich die Abwesenheit einer Idee von dem, was du bist oder nicht bist. Das wäre die Armut des Geistes. Also die wahre Armut. Das ist der jetzt Papst ist von den das sind Jesuiten, glaube ich. Franziskus. Der hat darauf hingewiesen, die wahre Armut, also die Armut des Geistes. Oder auch der hier, der Ayola, jetzt Herzitzchen vom. Loyola. Ich verwechsel immer das mit Knoblauch gegen Vampire. Die Leere des Herzens ist auch die Armut des Herzens. Also da, wo die Leere des Herzens ist, bist du Herz, aber hast kein Herz. Also da gibt es keine Idee mehr von Herzen. Und dann ist Gott da, wo Gott Gott nicht kennt. Aber da, wo du Gott kennst, ist immer ein Gott zu viel. Und Gott ist nur da, wo du keinen kennst. Also wo du weder Gott kennst, noch nicht kennst. Die Abwesenheit einer Idee von wie Leben ist oder was Leben ist oder was Leben nicht ist, das ist die wahre Armut. Und nicht die Anwesenheit von einer Idee von, das ist Leben, das ist kein Leben. Leben und Tod, da ist alles tot. Töter, tödlich. Na gut, in diesem Sinne, Appetit kommt von allein. Na gut, dann bis demnächst. Zum nächsten Fisch.